Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Arriva, damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Marlon Wenck und Philipp Blau sind heute bei uns am Start. Und die machen das, was ihnen am meisten Spaß macht, nämlich DJ in the Mix. Und ganz besonders gern natürlich im Club-Ding. Und wir haben geile Mucke für euch auch in der ersten Stunde mit dabei. Die Birds of Mind, Don't Leave Me Here. Starten wir gleich mal hier gerade. Teaser aufs anstehende Album Body Language von Birds of Mind, ein Duo aus Paris. Danach habe ich Jochem Hammerling mit Highlands im Extended Mix. Super schöner, entspannter Track. Die ganze EP ist total entspannt, aber auch dieser Track. Am Mikrofon ist der Florian. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend. We'll be right back. Live EP. Highlands. Entspannt, wie diese ganze EP. Jetzt habe ich auch was Geiles auflegen für euch. Kaschowski. Rebel Ray. Gibt's gleich für euch mit Driving Under R&B Sound Sample. Macht das Ding absolut perfekt für einen Club. Und vorher diese Jochen Hammerling Nummer mit Waterfly EP. Das Clubding hier, die Sounds of the Underground in the Mix. Und alle, die mit dem Auto unterwegs sind, macht mal ganz sachte auf der A63 Mainz Richtung Kaiserslautern zwischen Wörstadt und Biebenheim. Defektes Fahrzeug. Gute Fahrt euch. Absoluter Favorite Track der Sendung. Und ich komme noch aus meiner Heimatstadt, aus Saarbrücken. Jona kommt aus dem Drum and Bass Bereich. Denke, das ist euch aufgefallen, ne? Wie man hört. Und Flo von, das ist Tech House und DJ und Produzent. Und diese Kollabo ist doch wirklich total gelungen. Geiles Ding, definitiv. Jona und Flo von mit Solar Eclipse im Extended Mix für euch. Und damit wären wir mittendrin im Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Notre Dame hätte jetzt für euch mit Love 40404. Und wer so ein bisschen Ahnung von Informatik hat, der weiß, was die Meldung 404 bedeutet. Na? Klug scheißt es jetzt schon vom Beifahrersitz oder vom Fahrersitz? Wie, du weißt das nicht, 404? Seite nicht gefunden, so im Internet. Ne? Also Love 404. Bedeutet, dass da anscheinend ziemlich wenig Liebe unterwegs ist. Closing Track der neuen EP Citizen 99 von DJ Notre Dame. Das war jetzt übrigens von mir komplett geraten, aber ich denke, das ist gemeint. Vielleicht kann ja auch 404 eine Hausnummer sein, wo sie ganz besonders viel Liebe gefunden hat in Notre Dame. I don't know. Summer Soltan dann gleich für euch mit Close to You. Das Clubding ist hier. The Sound of the Underground in the Mix.

jetzt tatsächlich bis auf den letzten Takt spielen, diesen Track. Weil es einfach nur geil geworden. Close to You. Nicer Aufbau von dem Track. Die ganze EP lohnt sich. Heißt How I Feel und ist am Freitag bei Enemy released worden. Sama Soltan und Close to You. Das Clubding hier. The Sounds of the Underground. Jeden Montagabend. Jeden Montagabend in the Mix. Und jeden Montag hoffentlich mit euch. Und mit ihr. Sie ist auch regelmäßig hier mit dabei. Nora Ampur. Notre Dame. Ja, auch bestimmt mal in Notre Dame. Aber Nora Ampur ist es. Mit Pretoria im Extended Mix. Nora macht ihre Magic. Übrigens auch gerade auf einigen Festivals hier in Deutschland unterwegs gewesen. Und jetzt geht es erstmal ab über den großen Teich nach USA und Kanada für sie. Noch schöner, dass wir sie jetzt nochmal im Radio hören, oder? Das Clubding hier. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. In the mix. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. Thank you. Tyler Perry und Flo Mertz gehört. Mit Ducking in the Dog Food Factory. Absoluter Club-Banger. Genremäßig irgendwie so zwischen House, Melodic und Techno zu verorten. Geiler Name auch für diesen Track, finde ich. The Dog Food Factory. Über einer Katzenfutterfabrik zu wohnen, hat auch die ein oder anderen Vorteile, würde Alcazone aus Chip und Chap dazu sagen. Davor habt ihr gehört, Spada und Noah Kulaga mit Lava Glow im Extended Mix. Das war so ein schöner Uplifting House Cut. Und wir gehen jetzt mal einen Schluck in den Keller, oder? Ich hätte für euch die Redemption von Prismode und Solvayne mit Emily Raquel. Im Rafael Serrato Remix. Das Clubding hier. Taking the sky. Feel redemption. Simulation. Every feel. Hands up. Taking the sky. Feel redemption. Ding. Club Ding. Club Ding. Oh. Wir zwei gehen zusammen in den Keller. Wir sind im Keller. Im Keller des Clubs. Dem härtesten Floor überhaupt. Und dort läuft Lorraine, Jobbo und Reset. Und bei euch läuft gerade das Clubding. Wir bringen euch den Keller nach Hause. Und eigentlich habe ich euch With You versprochen. Da gab es aber ein kleines Problem. Deshalb haben wir eine kleine Entschuldigung für euch. Eine Stunde in the Mix. Serb jetzt. Das Clubding hier mit eurer Lieblingsmusik in the Mix. I'm not afraid to die. Also wenn das mit dem Sommer so nicht klappt, ne, dann müssen wir den wenigstens ein bisschen ins Radio hier reinholen, oder? Klappt doch. Dankeschön, Zerb. Eine Stunde lang in the Mix hier bei uns im Club-Ding. Mit ihren Lieblingstracks. Und wir sind absolut d'accord damit. Natürlich sind ihre neuesten Tracks auch noch gleich mit dabei. Ihr hört das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. scendo, se ne accende la vela, vedi l'odio bella, vedi mi ti bella, vedi fondo bella, vedi mondi bella, vedi l'odio bella. We'll be right back. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Thank you. marunga. Si tú quieres mambo, ponga mi ritmo, rumba caliente acabando. Si tú quieres mambo, agárrate una mami pa' que siga guayeteando y rapando. Digo, si tú quieres mambo, y ese problema solo sigue fastidiando y capando. Si tú quieres mambo, sale la vida como yo vacilando. Tú dale mambo. Ab 22 Uhr. Quando estamos tu e eu, e ao meu lado adormeces, um oceano nos separa, mas tu não sabes de nada. A canção que se repete, a tristeza que me cala, o amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Underground in the Mix. Jeden Montagabend für euch die geilsten elektronischen Tracks. Das war eine Stunde lang Zerb in the Mix für euch. Und wir sind nächsten Montag wieder für euch da, genau auf dieser Welle. Und was sollte es Besseres geben als am Schluss noch ein Originaltrack von Zerb? Am Mikrofon ist der Florian. Einen schönen Abend euch noch. Might be out of my mind, or I might be the reason you came in here tonight.